Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Ich bin immer noch krank. Ich habe keine Möglichkeit gehabt, mich irgendwie zu erholen. Du bist ja auch ständig weg und unterwegs. Ich bin ständig weg. Ich kann auch jetzt endlich sagen, warum. Wir haben ein Haus gebaut, ein Tiny House für Yellow. Das gibt es jetzt online zu sehen bei Alexi Bexi, beim Alternativ und auf dem Yellow-YouTube-Kanal. Auch mit mir, wo ich rund ums Thema Tiny House rede. Und das ist aber halt in Köln gewesen. Ich bin halt die ganze Zeit nach Köln gefahren, um einen Hausbau mitzubegleiten. Das ist nur eines von 5 Kanälen, an denen wir diesen Monat neu arbeiten. Ich habe ja vorhin auch ein Video aufgenommen auch für einen neuen Kanal. Da dürfen wir noch nichts zu sagen. Ja. Es wird mal wieder ein Gaming-Projekt mit mir geben. Das produzierst du mit. Ja. Da haben wir extra in mein neues Büro ein Studio reingebaut. Das haben wir auch mal so nebenher gemacht. Ja. Weißt, wir haben einfach mal nebenher heute noch ein Studio gebaut, die letzten paar Tage. Ja, und gestern Abend noch einen Trailer für die Lästerschwestern-Tour gedreht. Ja. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich den noch bis nächste Woche geschnitten bekomme, weil gerade so viel anfällt. Mega geil, lass uns einen After-Tour-Trailer machen. Also ihr hättet gestern zur Tour kommen können, wenn wir den Trailer vorher fertig gemacht hätten. Ja. Aber wir haben es ja jetzt mehr als genug gesagt. Jetzt ist wirklich zu spät. Also wer jetzt keine Tickets für Berlin. Es gibt tatsächlich nur noch wenige Tickets. Weißt du warum, David? Ja. Weil deine Gästeliste 50 Leute lang ist, deswegen mussten wir die Ticketanzahl begrenzen. Ja. Oh, weiß nicht, wen hast du da alles auf der Liste? Ich habe irgendwie mich haben alle drei Leute und du hast 30. Na, aber mich haben diese ganzen, Robert Hofmann hat gefragt. Jetzt bin ich ein bisschen beleidigt, dass die alle dich fragen und nicht mich. Nein. Warum will niemand auf meine Gästeliste? Das weiß ich auch nicht, aber ich könnte vermuten, dass es damit zu tun hat, dass du nie in Berlin bist. Ja, vielleicht. Und dann ständig in irgendwelchen Projekten drin bist. Köln und was weiß ich. Ja. Ja. Aber für diesen Podcast haben wir immer noch Zeit. Das geht tatsächlich immer noch. Ich weiß auch nicht, wie wir das überhaupt machen, David. Wir haben jetzt einmal ausfallen lassen, aber ich bin schon sehr stolz auf uns. Ich glaube, das ist jetzt Folge 82 oder 83 gerade. Wir gehen nächste Woche auf Tour. Wir müssen dieses Jahr auf jeden Fall wieder so einen Jahresrückblick machen, vielleicht mit so einem Livestream oder so. Keine Ahnung, wann wir das noch machen. Das ist eine gute Sache, aber ich glaube, da haben sich zwei zusammengefunden, die eh nur arbeiten können. Das war ja schon immer so. Ich glaube, wir beide stecken uns toxisch auch an. Das ist keine gute Sache. Ja. In der Zwischenzeit sollte man wirklich mal runterkommen und beispielsweise ein Hörbuch hören. Weil das kann ja einen entspannen. Ich wüsste nur jetzt auf Anhieb gar nicht, wo ich das machen kann. Tja, wie wäre es denn mit Hashtag Werbung? Bei BookBeat. Ach ja, die. Ja, von denen habe ich das schon mal. Sind das diese Netflix für Hörbücher, Leute? Das habe ich mir sagen lassen, ja. Dass das der Fall ist. Ah. Und zwar ist das die Möglichkeit für euch, ganz viele unterschiedliche Hörbücher aus jedem sich vorstellbaren Genre auf die Ohren zu geben. Unter anderem haben wir gerade gesehen, Die Zwerge gibt es als Hörbuch. Das habe ich als Jugendlicher noch gelesen. Ich bin ein riesiger Fantasy-Fan. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist dieses Buch irgendwie 1000 Seiten lang. Und ja. Das ist ein richtig dickes Ding gewesen. Das ist, glaube ich, von Markus Heitz oder so, ne? Ja. Der hat doch nur so Dinger gemacht. Ja. So die Elfen die Elben oder so. Und die sind alle riesengroß. Ja. 30 Stunden Hörbuch. Also ich weiß, dass es sogar ein Computerspiel dazu gab. Das hast sogar du getestet für Nerdscope. Erinnerst du dich daran noch? Eine Info, die ich verdrängt hast. Die ich jetzt gerade auch, die ist neu für mich, diese Info, dass ich das als Videospiel. Ja, ich habe neulich mal alle Nerdscope-Folgen. ich hatte für mein Rambo-Video diesen berühmten Rambo-Clip gesucht mit der Rambo-Zentrale. Mhm. Ein Gag, der wirklich sehr witzig ist, den ihr auch im Rambo-Video sehen könnt auf Tinseltown. Und dann ist das ja immer dasselbe, ne? Dann wird daneben werden die Empfehlungen angezeigt und dann kommt die nächste Folge Nerdscope und dann denke ich so, ach ja, die Folge war ja noch lustig und irgendwann war ich so in einem Strudel drin, wo ich alle unsere Sketch geguckt habe und merkte, mein Gott, waren die zum Teil schlecht, aber da waren Brillanten dabei, möchte ich sagen. Wie war das Zwerge-Videospiel? War es so gut wie das Buch? Das weiß ich nicht mehr. Ich habe nicht zugehört, was du gesagt hast, wie üblich. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass das Hörbuch ist auf jeden Fall die bessere Möglichkeit, sich diese Geschichte reinzuziehen als das Videospiel. Weil ich erinnere mich nicht mehr an das Spiel. Das ist kein gutes Zeichen. Ich erinnere mich. Aber an das Buch. Aber an das Buch. Und das nebenher so eine geile Fantasy-Geschichte zu hören, Das ist, auf ist, dem Weg zur Leicester-Schwestern. Ja, es ist so krass. Ich meine, das ist ja nur eine der vielen Möglichkeiten. BookBeat ist ja sehr vielseitig. Wir haben ja jedes Mal irgendwie ein anderes Buch hier. Ich weiß nicht, hatten wir Fantasy schon mal? Ich glaube nicht. Ich glaube, das haben wir noch nicht. Bisher haben wir immer Influencer-Bücher vorgestellt. Ja. Geht alles mit dem Code Leicester-Schwestern. Ist die Zwerge nicht das Influencer-Buch von Fotoapparat? Der hört dir übrigens zu. Also ja. Es kann sein, dass er morgen die Tür aufkickt bei dir zu Hause und du Grüße geht raus. Okay, ich nehme es zurück. Dropkick ins ist, das nicht das, ist das nicht das Buch von Mr. Trashback? So, den haben wir nämlich schon vergrault, deswegen da bei dem geht das. Ihr könnt einen speziellen Code benutzen, nämlich ja. Leicester-Schwester mit AE. Genau, dann kriegt ihr einen Monat, könnt ihr es gratis testen oder ihr geht direkt auf bookbeat.de/Leicester-Schwestern mit AE. Ja. Und dann habt ihr die volle Ladung ja. Hörbücher. Ja, nicht AE ausschreiben übrigens. Also nicht mit AE als Wort. Ich glaube, das können unsere Podcasts. Ja, ich will. Ich glaube, das kriegen sie hin. Wir haben zwei Updates zu letzter Woche. Und zwar gab es mehrere Leute, die uns natürlich mit Rechtshilfe beigestanden haben. Im Forum haben sich ganz viele zusammengefunden, die uns diese Flair-Sache nochmal erklärt haben. Unter anderem einer, der sehr deep in der Rap-Geschichte drin war, der sagte so, ja, na, also das habt ihr aber so ein bisschen verquer aufgefasst, denn Flair hätte ja Beef mit Bushido und weil Bushido ja neulich mit der Polizei kooperiert hat, weil ihm, ne, weil er um sein Leben fürchten Abu musste. Abu-Shaka-Clan, irgendwas, bla bla bla. Und man ihn dann als, wie heißt das, 187er? Nee, Quatsch, als 82er. Oh Gott, was sind das für 069 Offenbach? Ich habe keine Ahnung, worum geht's. Ich glaube, das ist der Polizeicode für eher. Für Rapper in Gefahr. Nee, für, dass du zur Polizei gehst und petzt. Also, du bist da eine offizielle Rap-Petze. Ist das die offizielle Polizeicode? Sind die dann so am Funk? Yo, Rüdiger, wir haben ja 089, hier ist wieder so eine Petze unterwegs. Komm mal schnell vorbei. Das ist ein 83er am Stissel. Was? Das kann ich mir nicht vorstellen. Gibt es einen offiziellen Polizeicode für jemand berichtet einen Kriminalfall der Polizei? Weil im Sinne der Polizei ist das ja keine Petze, sondern einfach ein guter Bürger. Ja, das ist kein Polizeicode. Also in den USA gibt es ja das Ding, dass die dann, ich glaube, 187 ist ja da drüben der Code dafür für Homicide. Ach, deswegen heißen die 187 Straßenbande jetzt. Ich glaube, ja. Ich dachte, das wäre der Postleitzahl. Wenn die Polizisten geben ja nur ganz kurz durch, wir haben 187 hier in der Downing Street, bla bla bla. Das ist ja hier in Berlin oder in Deutschland generell, glaube ich, nicht so. Ich glaube, es gibt einen. Es könnte sein, dass es das Aktenzeichen für irgendwie sowas. Ich weiß auch nicht, aber. Jetzt sind wir in einem Update zu einer Rechtsbelehrung, um uns dazu wieder rechtsbelehren zu lassen. Ja, ja. Von Leuten, die Ahnung haben. Genau, deswegen lassen wir das mal lieber sein. Fakt ist, dass der uns erzählte, dass Flair dadurch vermutlich nur einen Affen machen wollte, um zu zeigen: hey, guck mal, ich kooperiere nicht nur nicht mit der Polizei, sondern ich bettel mich mit denen quasi. Okay. Und er hat uns noch verbessert, weil er sagte, dass das Album war schon bekannt, nur das Release-Datum wurde an diesem Montag dann bekannt gegeben. Und eine Sache haben so die Rechtsexperten noch geschrieben, fahren ohne Fahrerlaubnis und fahren ohne Führerschein sind zwei unterschiedliche Dinge. Mega. Fahren ohne Fahrerlaubnis ist eine Straftat, fahren ohne Führerschein nur eine Ordnungswidrigkeit. Und das, was Flair gemacht hat, war wohl die Straftat, weil er den nicht abgeholt hat, deswegen hat er keine. Nee, die Fahrerlaubnis wurde ihm ja erteilt. Er hat nur den Führerschein nicht abgeholt. Das heißt, das ist nur eine Ordnungswidrigkeit. Also keine Straftat. 10 €. So, jetzt sind wir alle schlauer. Okay, wow. Nur wissen wir nicht, wie der Polizeicode für Petze ist. Aber das werden wir dann ja wahrscheinlich nächste Woche. Ich bezweifle, dass es den gibt. Ja. Ansonsten gab es noch ein Update zu, also nicht direkt zu der Klimasache, zu Greta Thunberg. Aber sehr interessant war, dass, das passiert ja immer mal wieder, es ist ein großer Shitstorm am Gehen. Und dann denkt sich irgendein Comedian, da grätsche ich rein. Und deswegen hat sich Dieter Nuhr diese Woche gedacht, einige ja vielleicht von seinem Stand-Up-Comedy-Programm kennen, aber vielleicht auch andere, dass er immer mal wieder mit Dingen auffällt, die er sagt, die jetzt die ein bisschen kontroverser sind. Mein Stiefvater hatte in meiner Kindheit auf jeden Fall mehrere Dieter Nuhr-CDs. Mhm. Zusammen, ich glaube auch halt so Volker Pispers und wen noch hier, Rüdiger Hoffmann und Bodo Wartke. Das waren so die Comedians, die bei uns zu Hause dann liefen, so auf einer Autofahrt oder so. Ja, weil Dieter Nuhr auch immer einer dieserjenigen war, die nicht durch Punchlines oder durch irgendwelches affige Gehabe auffällt. Oder ich fand ihn lustig damals als Kind. Der war nicht nur lustig, sondern der hat auch eigentlich ganz kluge Beobachtungen gehabt. Und jetzt hat er sich hingestellt und wollte diese klugen Beobachtungen treffen. Und zwar in Bezug auf Greta, Fridays for Future und Kinder im Allgemeinen. Was er genau gesagt hat, können wir euch als Audiosnippet diesmal leider nicht zeigen, aber ich habe es mir hier mal aufgeschrieben. Im Grunde möchte er den Menschen mitteilen, dass Greta eigentlich nur Panik verbreitet. Also er fängt sein Stand-up-Programm damit an, dass die Kinder völlig zu Recht in Aufruhr geraten, weil wir sind ja die Generation, wo jeder 90% aller Kinder auf der Welt zur Schule gehen können und wo die Arbeitslosenquote so und so niedrig ist. Und also er zieht das ins Lächerliche, sagt, hallo, guck mal, wir sind eine Welt, in der es wenig Probleme gibt, warum müssen wir welche schaffen? Sagt, dass Greta Thunberg Panik verbreitet und sagt dann auch, ja, aber wir wollen natürlich schon was ändern und er wird deswegen anfangen und im Zimmer seiner Kinder nicht mehr heizen. Und sagt dann so Sätze wie, wenn unsere Kinder meinen, dass man die Welt mit Sonne und ein bisschen Wind antreiben kann, dann sollten wir ihnen ein Laufrad mit Dynamo ins Kinderzimmer stellen. Das ist aber auch einfach, wow, also Dieter Nuhr ist ja jetzt in letzter Zeit schon öfters kritisiert worden für relativ, ja. Ich nenne es mal konservative Ansichten, die aber halt also schon sehr rechts werden. Weil gerade sowas ist ja, das ist ja das Argument von Leuten, die auch den Klimawandel leugnen, dass sie sagen so, ja, geht ja gar nicht anders, wie sollen wir das machen? Das ist ja das Problem. Also es ist jetzt nicht so, als wäre die Lösung eine einfache, aber das ist ja kein Grund, es deswegen nicht zu tun. Also das ist immer dieses geile Argument von wegen so, ja, aber die Kapazitäten von Solar und Wind sind doch gar nicht da. Was ja auch unter anderem damit zu tun hat, dass einfach zum Beispiel in der Windenergie einfach weniger gebaut wird, dass das deswegen, soll man es einfach nicht machen. Was ist das für ein Argument? So von wegen so, mein Haus brennt, aber der Feuerlöscher ist 3 Meter weit, habe ich keinen Bock zu laufen jetzt gerade. Ja, das ist wieder so, ne, also das haben ja viele schon auch in den letzten Wochen herausgestellt. Es ist so abstrus, auch dann zu sagen, so man kämpft für eine Sache oder stellt sich hin und sagt, ey, ich finde das und das gut, aber dann sagt man, ja, aber wie bist denn du da zur Demo hingekommen? Da bist du doch auch mit Auto gefahren. Fang doch mal bei dir selber an. Das ist also so ein Quatsch, dass es wirklich anstrengend wird. Also es gibt da viele Postings, die auch richtig teilenswert sind, wo Leute sagen, auch wenn du eine Feministin bist, aber deswegen, aber nicht vegan, heißt das nicht, dass du ein schlechter Mensch bist. Du musst nicht alle Kämpfe auf einmal an allen Fronten ausfechten, sondern wenn du dich für eine Sache einsetzt und vielleicht auch Leute inspirierst, dann ist das eine gute Sache. Und selbst wenn du hier und da auch mal einen Ausrutscher hast, ich glaube, es ist ja super wichtig, einfach nur für diese Dinge einzustehen und das irgendwie auch nach außen zu tragen. Und ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, warum da diese Kritik da in dieser Form aufkommt und so kluge Leute, also vermeintlich kluge Leute, wie Dieter Nuhr so einen Bullshit von sich geben und sagen so, die Kids, dann müssen sie halt frieren. Was ist denn das für ein Unfug? Also das wenn man das ummünzt auf alle anderen Dinge, für die man sich einsetzt. Also vor allem, wenn man es ganz extrem nimmt, ist ja die Aussage so, also entweder ihr friert jetzt oder ihr sterbt halt in 50 Jahren oder so, wenn sich das Klima so krass verändert hat, dass halt die Welt einfach eine ganz andere ist und wir tausende Millionen Todesfälle haben durch die Folgen. Also es ist alles so ein bisschen so generell diese, das ist auch so eine, ich weiß nicht, ob das neu ist. Also ich weiß nicht, ob Generationen vor uns dasselbe Problem haben, aber diese dass man so also anti-intellektuell feiert. Also, dass man sagt so, ich stelle mich gegen die Wissenschaft und ich stelle mich gegen Leute, die wissen, wovon sie reden und sage einfach, nö, ich glaube das nicht. Das ist Panik. Ich finde, also, das sind ja meistens Leute, auch diese Komiker kommen ja ganz häufig aus dem Osten. Und dazu nee, es geht gar nicht, ich will das gar nicht auf Ossis. Ich will das gar nicht auf Ossis ummünzen, ich bin ja selber einer, sondern worauf ich hinaus wollte, ist, das sind Leute, die früher auf der Straße standen und gesagt haben, ey, die Mauer muss weg und sich gefreut haben, als das passiert ist. Und wenn du denen gesagt hast, ja, aber beschwerst du dich, dass du keine Bananen hast, dafür habt ihr doch Brötchen. Ja, also eurer Welt geht's doch gar nicht so schlecht. Das ist dann hätten die dir auch einen Vogel gezeigt. Und es ist so abstrus, dass diese Generation, die, ne, auch Dieter Nuhr wird mal für irgendwas eingestanden haben. Ob es jetzt gegen Atomkraft ist oder was auch immer. Ich habe mich mit ihm nicht auseinandergesetzt. Ja, dabei wäre Atomkraft ja eigentlich wahrscheinlich eine relativ gute Lösung. für den Klimawandel. Also ich glaube, du musst ein gewisses Alter überschritten haben, um tatsächlich dich hinzustellen und zu sagen, ich finde scheiße, dass die nachwachsende Generation etwas von diesem Planeten und ihrer Zukunft haben will. Ja. Und wie kann man denn das kacke finden? Das ist mir ein absolutes Rätsel. Also ich frage mich auch, also rein bewusst, es wird jetzt hier gerade so ein Klimalester-Podcast, aber rein bewusst, glaubst du, dass die Leute wirklich bewusst sagen, da werde ich nicht mehr leben, also ist mir das egal, weil ich möchte meinen Komfort jetzt nicht einschränken, ist das einfach, ja, dass man irgendwie einfach dagegen sein möchte, ist es, also ich glaube, dass es ganz viel auch dieser Vorwurf ist, also ich glaube, viele ältere Leute fühlen sich davon angepisst, dass junge Menschen hinkommen und sagen, ihr seid schuld daran, dass das so gekommen ist. Ich finde ja, also ich brauche ja nur auf mich gucken, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich der dickste Klimaaktivist bin, aber ich meine, das Mindeste, was ich dafür tun kann, ist meiner Ansicht nach, dass ich nicht scheiße zu denen bin, die was dazu tun wollen. Und das ist ja eine Sache, die kann auch mein Opa oder, also auch können auch alte Leute hinbekommen. Einfach die Schnauze halten ist eine Sache, die ist so einfach. Da muss man nicht sich aus dem Fenster lehnen. Ich weiß nicht, sind das Leute, die sich in ihrer Lebensqualität bedroht sehen, weil sie sagen, ja, jetzt kann ich meinen Q5 nicht mehr fahren? Ich weiß es eben nicht. Also ich glaube, das ist, ich kann mir das nur erklären, dass vielleicht irgendein Schalter umlegt ab einer gewissen. Ich weiß es nicht. Ich will es nicht mit dem Alter begründen, das ist auch Blödsinn, aber irgendwie ist es schon abstrus. Junge Leute, die. Klar, ja, und bei Facebook ist es ja, hauptsächlich so. Diese Plattform kann wirklich weg. Aber wir lassen das Thema mal sein und kommen zu Frufu-Gate. Was? Frufu. Kennst du Frufu? Nein. Nee? Das ist, glaube ich, nicht meine Generation. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, wann das groß war. Aber also in meiner Kindheit gab es einen Quark. Und ja, es war ein Fruchtquark. Es geht hier um einen Fruchtquark. Genau. Und der heißt. Wir lästern heute über Fruchtquark. Genau. Und dieser Fruchtquark, der hatte eine Besonderheit, dass er nämlich wie ein UFO gebaut war. Also es war so eine runde Packung und in der Mitte war so eine Einkerbung, wo dann ein Plastikspielzeug drin war. Das war im Grunde wie die Überraschungseier, nur als Joghurt. Und. Ja, das Zeug war voll mit, gab so Erdbeer und Banane, glaube ich, und das Ding war voll mit Konservierungsstoffen und hast du nicht gesehen. Und seit Jahren gibt es wohl Leute, die regelrecht Petitionen dafür unterschreiben oder unterschrieben haben, um dieses Ding zurückzubringen. Bring back the Fufu. Also es gab tatsächlich eine Petition, das habe ich jetzt mitbekommen beim Recherchieren, dass Frufu zurückkommen soll mit über 100.000 Stimmen, die dafür abgestimmt haben. Hast du dafür gestimmt, David? Vermisst du Frufu? Ich habe wirklich erst diese Woche davon mitbekommen. Ich habe Frufu nicht vermisst, aber ich esse auch gar keine Joghurts oder Quarks mehr. Wie hat Frufu geschmeckt? Ach, ist ganz schwer zu sagen. Also eigentlich hat es wie Fruchtzwerge geschmeckt, meiner Ansicht nach. Weil das Ding ist, hört sich auch ähnlich an. Ich finde eigentlich, das habe ich, also es gab immer mal Unterschiede bei Puddings und auch bei Eis schmecke ich es raus, aber dafür esse ich einfach zu viel Eis. Aber meiner Ansicht nach kannst du zum Beispiel bei Fruchtjoghurt, da kannst du, wenn du 10 Erdbeerjoghurts kaufst, schmecken 9 davon gleich. Meiner Ansicht nach. Da werden die Fruchtjoghurt-Fetischisten jetzt aber richtig aufs Dach steigen. Die stehen dann nächste Woche vor David, in Berlin. Ich hab mir hier 10 Kostproben mitgebracht. Das kann doch nicht wahr sein. Das schmeckt ganz anders. Hier. Also wir können das nächste Woche in Wien oder in Berlin auf der Bühne machen, dass wenn jemand 10 Fruchtjoghurts mitbringt, dass wir die mit verbundenen Augen testen. Gut, aber jetzt ist Frufu zurück, das heißt, wir können ihn auch testen. Habe ich das richtig verstanden? Wir könnten ihn testen, allerdings leider nicht mehr so, wie er mal war. Denn das Skandal. Ding ist, Frufu kommt von Onken und Onken hatte das Ding angekündigt mit dem Slogan, so wie früher und doch ganz anders. Es gab ein Posting bei Facebook unter anderem und darin schreiben sie, liebe Frufu-Fans, nach 15 Jahren in fernen Galaxien ist Frufu zurück und hat sich weiterentwickelt. Denn in 15 Jahren hat sich eine Menge verändert. So auch die Bedürfnisse der Konsumenten und die Anforderungen an ein nachhaltiges Produkt. Deshalb ist der neue Frufu so wie früher und gleichzeitig doch ganz neu. Was auch immer das bedeuten mag, das sagen sie aber jetzt. Als fruchtiger Quarkstrudel aus Erdbeeren und Banane mit einer verbesserten und cleanen Rezeptur ohne Farb- und Konservierungsstoffen landet er in der heutigen Zeit. Nicht mehr in Form eines UFOs mit den kleinen Plastikfiguren an Bord, sondern unserer Umwelt zuliebe in nachhaltigen Bechern mit von Kindern für Kinder entwickelten Bastelvorlagen zum Ausschneiden. Was, du willst mir also sagen? Ja. Die haben ein geliebtes Produkt aus der Vergangenheit zurückgebracht und haben sich an heutige Umweltstandards gerichtet. Und das ist ja wohl mal das Frecheste, was ich je gehört habe. Das Ding ist, also, ich verstehe, also auf der einen Seite denke ich mir so, ja, wie gut ist denn die Idee zu sagen, man nimmt das Plastik, den Plastikmüll weg, macht da auch von Kindern entwickelte Bastelvorlagen rein, sowieso mega. Viel besser, weil es kreativer ist. Also ich persönlich habe früher aus den Überraschungseiern zwar lieber die Figuren rausgezogen als das Spielzeug, weil es auch immer, aber auch Plastikmüll häufig war. Aber auch zu sagen, dass man die Rezeptur cleaner macht, eigentlich geile Sache. Sehen die Leute bei Facebook völlig anders, weil die sagen, ey, wir haben doch Petitionen ausgeführt. Wir wollen das wir Original das zurück. Wieder. Das hat so geschmeckt, wegen den Konservierungsstoffen und dem Zucker. Ja, da macht es nicht. Da macht es ja null Sinn, jetzt plötzlich eine cleane Rezeptur da reinzufügen. Ich will meinen ungesunden Shit ja. zurück. Ich möchte, dass der so schmeckt. Also das Ding wie damals. Ist, also, aber. Ich kann das verstehen. Also, was ich verstehe, ist, dass sie sagen, ey, das Ding heißt Frufo und sieht jetzt nicht mehr. Das ist jetzt einfach ein normaler Joghurtbecher. Okay, das heißt, sie haben einfach einen neuen Joghurt genommen und haben den Markennamen recycelt, um exakt. Irgendwie Hype zu generieren. So, und okay. das ist wieder so eine Sache, da muss ich sagen, da bin ich auch kein Fan von. Ich habe dieser Tage, gab es eine Meldung, das passte sehr gut dazu, zu Castle Freak. Castle Freak ist so ein Horrorfilm aus den 80ern von Stuart Gordon. Genauso wie nächstes Jahr kommt das Remake zu Candyman, auch ein Horrorfilm. Und in beiden Fällen sagten die Regisseure, ja, es wird ein Reimagining. Sprich, völlig anders. Wir behalten, jetzt in dem Artikel stand es so lustig drin, da hieß es so, ja, also es gibt ein Castle und es gibt auch ein Freak, aber alles andere ist anders. So, und da dachte ich so, ja, aber warum heißt es denn dann Castle Freak? Also klar, es gibt ein Castle und ein Freak, aber wow, also dann, warum müsst ihr denn diese Marke nutzen? Aber haben das Reboots nicht ganz oft an sich, dass es ist kein Reboot. Also es ist nicht nur, weil ein Reboot behält ja zumindest Grundzüge gleich. Aber bei einem Reimagining ist alles neu. Das Einzige, was beibehalten wird, ist irgendwie der Markenname. Das heißt, es gibt keine Charaktere aus dem Vorgänger, es gibt keine Bezüge auf den Vorgänger. Ist Dracula dann nicht auch eine Variante von Castle Freak? Ist auch ein Castle und ist ein Freak. Ja, aber du, also Freak ist ja erst ein bisschen hart ausgedrückt. Nee, aber das ist es tatsächlich eine so dieser Situationen, wo ich dann sage, okay, verstehe ich, aber dass dann Shitstorm drüber hineinbricht. Also die Leute schreiben jetzt gerade bei Facebook, dass sie das nicht kaufen, extra wird es boykottiert. Sie wollten das genau so haben, deswegen haben sie auch diese Petition unterschrieben. Also wäre es wahrscheinlich klüger gewesen zu sagen, hey, wir haben einen neuen nachhaltigen Joghurt mit Bastelsachen. Ja, also, es ist halt irgendwie widersprüchlich, weil sie auch in der Kommunikation hat Onken zuerst gesagt, das ist halt ein Retro-Produkt für alle Liebhaber von Frufo. Ja. Und nachdem der Shitstorm jetzt losbrach, haben sie gesagt, naja, eigentlich ist es für die Kinder von heute. So, sie sind sich nicht so richtig sicher, wie sie dieses Produkt auch platzieren sollen und versuchen sich nur auf diesem Namen zu stützen. Was in einem Fall von einem Joghurt, muss ich sagen, finde ich so als Skandal, nicht mal ein Skandälchen, so wie ich mir denke, so. Also wer in den Laden geht und sagt so, ich kaufe jetzt Frufo. Ach, guck mal, nach 15 Jahren gibt es das hier wieder. Schön, dass sie das wieder im Sortiment haben. Sieht aber anders aus. Und dann geht man nach Hause und wundert sich, dass es dann doch nicht mehr ist wie früher. Aber das ist ja die Frage. Also sieht anders aus, ist die Plastikfigur nicht mehr drin. Okay, das ist eine Sache. Aber der Geschmack, den hat ja noch keiner testen können. Doch, es gibt es seit heute. Und ich hab da unterschiedliche Meinungen gelesen. Also bei Facebook ist jetzt gerade so. Also David, es gibt den seit heute und du bist nicht losgezogen, um für diesen Podcast jetzt live zu checken, ob er für dich wie früher schmeckt. Ich bin enttäuscht. Also ganz ehrlich, ich hätte nach 15 Jahren wahrscheinlich eh nicht mehr gewusst, ob er wie früher schmeckt. Ich glaube, das ist aber das Problem, was alle haben. Ja, ich glaube, niemand mehr weiß, wie das schmeckt. Dass sie sagen, also damals vor 15 Jahren war das ganz anders. Wie du eben gesagt hast, alle Erdbeerjoghurt schmecken ja noch einfach nach Erdbeerjoghurt. Ja. Also ist ja auch, es schmeckt ja auch nicht mal nach Erdbeer. Erdbeerjoghurt schmeckt ja meistens nach also was sich irgendjemand mal ausgedacht hat, dass es wie Erdbeer schmeckt, ist wie Banane. Weißt du, so diese Gelee-Bananen. Die schmecken ja nach einer Bananenart, die ausgestorben ist. Weißt du das? Nee. Das ist so eine ganz bekannte Story, dass dieser typische Bananengeschmack, also ist, glaube ich, vor allem mehr in den USA verbreitet, dass der basiert, es schmeckt halt nicht nach Banane. Und der Grund ist, dass das auf einer Bananenart basiert, die ausgestorben ist. Aha. Also ich hab's, was ich sehr lustig fand, war, dass jemand schrieb, also heute habe ich mir den Bananenjoghurt geholt. Ich hasse Bananen und war sehr erfreut zu merken, dass es nicht nach Banane schmeckt. Also, warum kaufst du dir einen Bananenjoghurt, wenn du Bananen nicht magst und schreibst dann, schmeckt nicht nach Banane, geil. Ja, das ist doch ein wichtiges Feedback für Leute, die Bock auf Bananenjoghurt haben, obwohl ihnen keine Bananen schmecken. Da ist wichtiges Potassium drin, also oder dieses, sowas. Diese ganze Thread-Verlauf unter den unterschiedlichen Postings ist wirklich ein Paradebeispiel dafür, was alles falsch läuft bei Social Media, weil solche Postings, und du merkst auch, das Social Media Management von Onken ist quasi nicht existent. Also zwischen dem ganzen Gehate gibt es dann immer wieder die eine Person, die schreibt, ja, ab wann gibt es denn das im Handel? Und dann reagiert dann der Social Media Manager darauf. Aber jegliche Kritik, alles andere wird komplett außen vor gelassen. Nun muss man aber, wie gesagt, sagen, wahrscheinlich sitzen die es einfach aus und denken sich, who cares, in 2 Monaten hat das gar keiner mehr mitbekommen. Und vielleicht setzt sich die Qualität des neuen Fufu ja sogar durch. Ich kann sagen, ich werde nachher losgehen, nach dem Podcast. Und nächste Woche auf der Tour berichte ich dann, wie mir der Fufu geschmeckt hat. Geil. Wir kommen zum nächsten Thema und es ist tatsächlich mal wieder Gaming-lastiger. Denn es war für mich so ein kleiner Aufreger diese Woche. Wir haben hier das eine oder andere Mal über Lootboxen gesprochen. Ja. Für alle, die nicht wissen, die sich mit der Spielematerie nicht so auskennen. Lootboxen bedeutet, dass du in Computerspielen, meistens sind das so Ballerspiele, kannst du Kisten kaufen. Oder FIFA ist auch ein relativ bekanntes Beispiel. Das kannst du dir häufig erspielen, aber meistens ist es so, dass es auch Wege gibt, für echtes Geld diese Kisten zu kaufen. Denn da sind Dinge drin, die deine Figuren verschönern. In FIFA kriegst du dann neue Spielekarten. Genau. Und es gibt meistens eher kosmetisch, also nicht, dass du unbedingt deswegen besser wirst. Also es ist meistens eher ein Prestigeobjekt. Also keiner ist eigentlich, also außer bei FIFA, deswegen ist das so das größte Negativbeispiel. Und gibt es nicht auch Waffen bei Counter-Strike? Ja, aber die sehen, glaube ich, nur anders aus. Die sind nicht besser. Vielleicht so minimal, aber Counter-Strike Go, also eine Version davon, Global Offensive. Ich glaube, es gibt so ein also beim Mobile Games ist das auch krass. Ich glaube, es gibt so ein Star Wars Mobile Game auch von EA, wo weißt du noch, wer das für Nerdscope getestet hat? Ich glaube, du hast das getestet. Ja. Da ist es, glaube ich, genauso. Da kriegst du halt wirklich dann die besseren Waffen. Das ist bei Mobile Games ja ganz oft so, dass du die besseren. Also bei Videospielen am PC oder auf Konsolen ist es oft so, dass du nur Cosmetics bekommst. Aber in Handyspielen ist das die Nummer 1 Monetarisierungsmöglichkeit. Und in den letzten Monaten, Jahren, zusätzlich zu den Spielern, die auf die Barrikaden gegangen sind, hat sich auch immer mehr die Politik damit auseinandergesetzt und hat versucht zu ergründen, ob Lootboxen Glücksspiel sind. Und in Belgien und den Niederlanden sind die tatsächlich auch schon verboten. Da ist es auch tatsächlich so, dass Valve, also Betreiber einer der größten oder der größten Vertriebsplattformen, die heißt Steam. Und auf Steam kannst du Spiele wie Dota 2 oder eben Counter-Strike kaufen. Und da ist es schon kostenlos Spiel in dem Fall, bei Dota 2. Genau, aber da ist die Möglichkeit, in den Niederlanden haben sie schon die Möglichkeit abgestellt, dass du Items zum Beispiel auch tauschen kannst. Und in Frankreich war es jetzt so, dass es 2018 eigentlich so diesen Punkt gab, wo man gesagt hatte, okay, Lootboxen sind kein Glücksspiel, aber seitdem wird das heftig diskutiert dort. Und Valve hat auch da jetzt reagiert und hat etwas eingefügt, das fand ich also fast. Das ist das Skurrilste, was ich je gesehen habe. Das fand ich fast schon faszinierend frech, weil ich dachte, da saß jemand da und da haben sich Leute wirklich reiben sich die Hände und haben sich dann wirklich mit so einem diabolischen Grinsen abgeschlagen. Ich meine, man muss dazu sagen, also auf der einen Seite müssen Spiele ja irgendwie monetarisiert werden. Das sind mega ressourcenaufwendige Sachen, genauso wie Filme oder Serien oder Podcasts und YouTube-Videos, nicht unbedingt auf dem Level. Ja, sie müssen nicht. Also das sehe ich völlig anders. Aber Videospiele müssen irgendwie refinanziert werden. Und, aber dafür gibt es ja den Verkaufspreis. Genau. Und das hat sich aber geändert, dadurch, dass Spiele immer mehr zu einem Event geworden sind, was sich halt über Monate herzieht. Also Online-Spiele, die halt immer wieder die Server quasi betreiben müssen, die nachpatchen müssen, die neue Inhalte nachliefern müssen, damit sich auch Spiele über einen längeren Zeitraum finanziell lohnen. Also man ist so, es ist so eine Mischung aus Zwang und auch einfach, es hat sich halt dahin entwickelt, weil natürlich das auch alles profitorientierte Unternehmen sind, die versuchen, jeden Cent daraus zu quetschen. Und die Videospielindustrie ist ein Vielfaches wertvoller und macht viel mehr Geld als die Filmindustrie zum Beispiel. Es ist einfach, oder auch, ich glaube sogar als die Musikindustrie. Also es ist einfach richtig krass. Und das ist unter anderem in den letzten Jahren passiert durch Lootboxen. Wir können ja mal in dem Beispiel, um das es geht, das haben wir noch gar nicht genannt, ist es so, normalerweise öffnest du in Counter-Strike oder auch den meisten anderen Spielen wie Destiny, Divinity und, nee, Divinity gibt es keine Boxen, aber wie heißt das andere? Division, gibt genau. Die Destiny-Boxen? Ich glaube für Cosmetics in auch, ja. Und du öffnest diese Box und da ist dann irgendwas drin. Und das ist dieser Faktor, wo viele sagen, okay, das ist ja Glücksspiel, weil du nicht weißt, was drin ist. Und da hat sich Valve jetzt gedacht, pass mal auf, damit die uns in Frankreich nicht hier vielleicht doch noch vor den Bug scheißen, machen wir es einfach ganz clever und erfinden etwas, das sie den Röntgenscanner nennen. Ja. Und das kannst heißt, halt in die Box reingucken. Genau, du kannst vorher gucken, was ist in der Box drin. Der Witz ist, du musst dieses Item dann zwingend nehmen. Das heißt, du musst diese Box einlösen, denn sonst kannst du den Scanner nicht mehr benutzen. Und ohne Scanner kannst du auch ohne keine Scanner Box mehr kaufen. Kannst du aber keine Boxen mehr holen beim nächsten Mal. Das heißt, ob du jetzt weißt, was in der Box drin ist, mit dem Scanner oder nicht, macht überhaupt keinen Unterschied. Doch, David. Ja? Für die Person, die genau ein Item kaufen möchte und wenn das nicht in der Box ist, dann gibt sie ihr Geld nicht aus. Okay, alles klar. Also das Ding ist, die Art und Weise, wie das jetzt programmiert ist und funktioniert, heißt es entweder, wenn es dein einziger Kauf gewesen wäre oder bei deinem letzten Kauf, den du jemals tätigst, ist es hilfreich. Eben, ja. Und ich glaube, also die Prämisse dahinter ist ja wirklich nur einfach die Gesetzeslage oder die drohende Gesetzeslage, darum geht es ja eher, auch als Präzedenzfall. Ich vermute mal, dass sie das jetzt mal testen und gucken, wie kommen sie damit durch. Aber wenn da jemand drauf reinfällt, das ist ja wirklich das dümmste System. Also ja, das schlägt auch gerade. Also ich war sehr verwundert, ich habe das auch bei Twitter geteilt und es gab ganz, ganz wenige Leute, die gesagt haben, ja, stimmt, weil ich glaube, viele gar nicht begriffen haben, was das bedeutet. Viele schrieben mir auch so, ja, alle haben noch Lootboxen, ist doch jetzt gar nicht so schlimm. Also die haben nicht verstanden, was eigentlich das Perfide darin ist, dass sich quasi da jemand hingesetzt hat und an der Gesetzeslage vorbeiprogrammieren möchte, indem er diesen absurden Scanner, der ja dann doch alles so belässt, wie es eh ist, oder wie du sagst, beim ersten oder beim letzten Kauf, aber ich glaube, es geht wirklich darum, irgendwie Politiker zu überzeugen, die sowieso keine Ahnung haben. Ja. Und die dann sagen, ach, ein Scanner, ja, dann ist ja alles klar. Dann da kann man reingucken. Ja, dann ist es ja nicht mehr zufällig. Da kann man reingucken in die Box. Also da werden dann wahrscheinlich auch keine weiteren Fragen gestellt. Denn wenn dann jemand sagt, nee, aber da kann man jetzt ja reingucken. Ja. Dann ist für die alles. Ja, dann ist es ja, also wenn man vorher reingucken kann und weiß, dass man vorwärts kauft, dann ist es ja völlig okay. Unfassbar. Also das finde ich fast so, das ist für mich so die Gaming-Nachricht des Jahres. Weil das sind so die Themen, über die ich normalerweise Videos mache. Und mein Lootbox-Video auf dem Kanal Behind, das ist jetzt auch schon wieder 2 Jahre her. Und da habe ich ja auch so in die Zukunft geblickt und dachte, was kommt denn jetzt als nächstes? Und ich hätte das Lustige ist ja, dass das Spiel, das ausgelöst hat, nämlich Star Wars Battlefront, inzwischen richtig gut ist. Ja. Aber alle anderen immer schlimmer werden. Und EA auch, also der Publisher von Star Wars Battlefront, gesagt hat, so, wir wollen uns jetzt künftig auch von Lootboxen fernhalten. Jetzt zum Beispiel dieses neue Jedi-Spiel, wie heißt das? Ja, genau. So, und das wird nämlich komplett ohne Lootboxen sein. Ja, aber das ist ja auch kein Online-Titel, ne? Ja, aber ne, also selbst bei einem Assassin's Creed zum Beispiel, bei den letzten Teilen, war es ja auch so, dass du mittlerweile Waffen durch dieses Item, also ich hatte das Gefühl, dass du in diesen Spielen überhaupt Items anlegen kannst, ist allein deswegen entschieden worden, damit sie Boxen verkaufen können, in denen diese Waffen drin sind. Ja, muss halt irgendwie das Business am Laufen halten. Wir haben ein Thema, zu dem ich nichts sagen kann, weil ich nicht so drinstecke wie du. Ich habe das Video auch nicht gesehen. Das waren auch 30 oder 40 Minuten, nämlich von Nerd City. YouTubes Biggest Lie. Okay, oder auch bei uns im Forum irgendwie gab es 3 Threads, die das gleichzeitig gepostet haben, weil das ganz viele Leute aufgeregt hat. Und ich habe es nicht verstanden, weil ich die Minuten nicht geguckt habe. Robin, du darfst. Also, Folgendes ist passiert. Nerd City, über den haben wir, glaube ich, hier schon mal geredet, weil das ist ein Kanal, der in der Vergangenheit auch öfters schon mal Sachen aufgedeckt hat, quasi über die inneren Mechanismen des Algorithmus bei YouTube. Mhm. Und in dem Fall hat er jetzt wieder einen neuen Skandal losgetreten, weil sie nämlich einen Test gemacht haben zum Thema Entmonetarisierung auf YouTube. Also ganz viele YouTuber, jetzt zuletzt sieht man das bei Mr. Trashback ganz viel, der beschwert sich gerade auf Twitter jede Woche, dass, wenn du ein Video hochlädst, das Video erstmal ein gelbes Icon bekommst, du verdienst kein Geld. Lustigerweise, ich habe ja letzte Woche ein Video hochgeladen, zum ersten Mal seit Monaten, und das war auch direkt entmonetarisiert von Anfang an. Bei mir ging es halt um Kinder-Content auf YouTube. Aber warst du nicht entmonetarisiert, weil du die Videos gezeigt hast von den Kids? Nee. Es hatte dieses gelbe Icon. Also es war nicht geclaimed, sondern es war, war entmonetarisiert. Also das wäre was anderes gewesen, also wenn es jetzt ein Urheberrechtsthema gewesen wäre. Das zum Glück nicht. Eine Frage ist, die sozusagen YouTuber seit Ewigkeiten bewegt, ist, warum werden meine Videos entmonetarisiert? Denn es gibt da natürlich zwei Gruppen. Also die eine Gruppe sind Leute, deren Video wird jedes Mal entmonetarisiert und dann wird es eigentlich jedes Mal, so wie bei mir auch übrigens, bei mir ist das Icon wieder grün, also ich konnte dann nach einiger Zeit dann doch Geld verdienen mit dem Video. Ohne, dass du Einspruch erhoben hast? Doch, ich habe direkt Einspruch erhoben. Okay. Doch, habe ich gemacht, aber das dauert natürlich immer, weil dann ein Mensch dann drüber guckt. Und es gibt diverse YouTuber, die immer wieder davon erzählen, ich erhebe jedes Mal Einspruch und jedes Mal bekomme ich Recht, aber das dauert halt immer und die meisten Views kommen natürlich auch am ersten, Anfang, am zweiten, am dritten Tag und nicht nach Jahren. Also hängt vom Video ab, aber in den meisten Fällen ist das so. Das ist natürlich eine Sache, die Gruppe beschäftigt. Und dann gibt es eine andere Gruppe an YouTubern, die meiner Meinung nach zu Recht in Anführungszeichen entmonetarisiert werden und sich darüber aufregen und dann versuchen halt, das zu umgehen. Das sind vor allem News-Kanäle oder Geschichtskanäle, bei denen ich es auch super schade finde, dass sie entmonetarisiert werden und wo ich auch der Meinung wäre, eigentlich müsste man Werbetreibende finden, die bereit sind, der Werbung zu schalten, weil es läuft ja auch bei irgendwelchen Nachrichtensendungen so. Ja. Es läuft sogar bei der ARD in der Tagesschau vorher Werbung. Sie mögen Hitler, dann können Sie doch diesen Barttrimmer hier kaufen. Genau, und das ist halt tatsächlich eine Sache in diesem Nerd City Video, die ich mega spannend fand. Und das war ein Ausschnitt aus einem anderen Video von einem anderen YouTuber, von dem ich gar nicht weiß, wer das war. Aber das war eine super spannende Aussage. Und das war nämlich, warum glauben Werbentreibende immer noch, dass es für sie in irgendeiner Form schädlich ist, wenn ihr Content vor anderem Content läuft, der nicht mit ihnen d'accord ist aus irgendeinem Grund, ne? Weil im Fernsehen war das ja noch so. Da hast du ja bewusst gesagt, ich möchte jetzt vor, also in Amerika, in Deutschland ist das sowieso anders, aber da hast du ja gesagt, okay, ich möchte hier, keine Ahnung, bei Fox News möchte ich vor diesem Typen Werbung schalten und dann hat der Typ irgendwelche rassistischen Sachen gesagt und dann haben Leute dem Werbetreibenden geschrieben und gesagt, hey, der sagt rassistische Sachen und ihr gebt dem quasi Geld für seine Show, indem ihr da explizit Werbung schaltet. Weil in Amerika das so funktioniert, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, ich kann mir vorstellen, dass das anders funktioniert, aber wer weiß, ich denke mal, ich kann mir auch vorstellen, dass Leute sehr bewusst bei Zirkus Halligalli Werbung schalten wollen. Ich glaube ja, also weil du zahlst ja für für die Zielgruppe und du weißt, wo die Zielgruppe sich befindet. Nicht nur das, sondern auch, also je nachdem, welche Reichweite die TV-Show hat, umso teurer werden Clips ja auch und das wird ja dann, also ich weiß nicht, ob es dann automatisch irgendwelche Pools gibt, aus denen sich dann bedient wird oder ob dann der Werbetreibende tatsächlich sagt, also ich gebe das Geld aus, ich möchte quasi vor Wetten, dass, gut, ist ein schlechtes Beispiel, da gibt es keine Werbung, aber bei anderen Sachen so eben zu. Aber das ist eine Frage, wenn jetzt, keine Ahnung, bei Höhle der Löwen läuft irgendwie Werbung für die neue Pizza von Dr. Oetker und dann sagt jemand bei der Höhle der Löwen, dass er kein Geld für, keine Ahnung, jemanden ausgibt, weil er Jude ist, genau. Und dann rufen wir bei Dr. Oetker an und sagen, das kann doch nicht sein, dass ihr Werbung bei der Höhle der Löwen schaltet und die damit unterstützt. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Dr. Oetker. Mal wieder eine richtig knusprige Pizza. Keine Ahnung, was die Slogans sind. Genau das ist er. Du solltest auch als Werbetreibende arbeiten. Ich denke eigentlich die ganze Zeit an Restaurante, weil Restaurante ist doch immer dieser. Ja. Das ist, glaube ich, sagen ist die das auch Dr. Oetker Pizza, ich weiß es gar nicht. Restaurante, mal wieder eine richtig knusprige Pizza. Ich sollte Werbetexter werden, David. Das ist ein Slogan für die Ewigkeit. Autos, mal wieder richtig schön schnell auf der Straße. Vier Reifen, voll cool. Jetzt habe ich voll Lust, solche Werbespots zu drehen. Ach ja. Auf jeden Fall, im Fernsehen macht das vielleicht noch Sinn oder im Radio macht das Sinn oder auch in Zeitungen macht das Sinn, weil du explizit dem Medium und den Leuten, die hinter dem Medium stehen, Geld gibst. Nur bei Internetwerbung ist das ja anders. Es gibt natürlich die Möglichkeit, bei YouTube auch spezifisch Werbung zu schalten auf spezifischen Kanälen. Das werden aber die meisten Leute nicht nutzen, um den Kontext, um den es hier geht. Sondern der Grund, warum du vor einem Video Werbung zum Beispiel von der AfD angezeigt bekommst oder sowas. Und dann beschweren sich auch immer Leute bei uns und sagen, block die. Das kann man natürlich als YouTuber theoretisch auch machen. Das ist ein bisschen komplexer, aber es geht. Und sagen, okay, aber ich habe die gerade angezeigt bekommen. Ist nicht, weil die AfD explizit Werbung auf meinem Kanal geschaltet hat, sondern weil der Algorithmus festgestellt hat, dass du als Zuschauer an dieser Werbung interessiert sein könntest. Also sagen dieser Gedanke, dass man bei Internetwerbung, wo ja die Sachen einfach überall ausgespielt werden und du eigentlich nur die Zielgruppe festlegst und nicht, wo die Sachen ausgespielt werden, dann zumindest nicht so breit gefächert, dass du die einzelnen Kanäle auswählst, bedeutet eigentlich, dass dieser Gedanke, dass man im Internet Leute damit unterstützt, indem man vor denen wirbt, eigentlich gar nicht der Fall ist, sondern eigentlich wirbst du vor den Zuschauern und je nach Zuschauer kriegt er eine andere Werbung auf dem Kanal angezeigt. Worum ging es denn jetzt in dem Video? Eigentlich ging es darum, warum diese Sachen entmonetarisiert werden. Also warum ein ganzer Kanal dann plötzlich keine Werbung angezeigt bekommt. Wir hatten ja in den letzten Wochen immer so Fälle, so wie jetzt, neulich hattest du ja vermutet, bei Katja Krasewitze oder bei Leon Mascher. KuchenTV ist ein prominenteres Beispiel. Oder auch der ganze Kanal entmonetarisiert wurde. Genau. Oder eben halt auch so Videos, die immer, also bei mir gibt es fast keine Videos, die entmonetarisiert. Also bei dir liegt es aber an, nicht entmonetarisiert. Also klar, wenn entmonetarisiert wird, dann weil Fremdmaterial drin ist, was ja bei meinen Videos durchaus vorkommen kann. Aber ich hatte so einen Monat, das war letztes Jahr, ich weiß es gar nicht mehr, was es war. Ich glaube, ich habe das hier mal im Podcast auch erzählt, wo ich plötzlich sehr viel Geld auf dem Konto hatte. Ja. Also nicht so viel Geld, dass man davon 2 Jahre in den Urlaub fährt, aber sehr viel mehr Geld. Weil ich habe früher mit den Klicks auf meinem Kanal, selbst in der Zeit, als ich noch den Quatsch gemacht habe, also B-News und so, manchmal nicht mehr als 400 Euro im Monat verdient. Ja. Ja, das ist also nichts, wenn da dann noch alles andere von abgeht, Sozialabgaben und bla. Ne? Also wenn ich ein Video hochlade und das hat irgendwie 100.000 Views, dann bin ich happy, wenn das 100 Euro macht. Ja, so und das war dann für mich auch der Punkt, um den Content umzustellen. Und plötzlich war das, ich glaube, der dreifache oder vierfache Betrag letztes Jahr. Und dann hatte ich mit meinem Netzwerk gesprochen und die meinten, ja, David, es ist folgendermaßen, alle werden entmonetarisiert. Ja. Und die mit dem cleanen Content, und dazu gehöre ich nun mal, bei mir gibt es keine Schimpfworte, bei mir gibt es einfach nur Infos, die kriegen quasi, weil die das werden ganze Geld das ganze Geld, was übrig bleibt von den anderen, was da nicht mehr ausgegeben wird, das scheffeln die jetzt dem Hain in die Tasche. Ja. Gut, wenn er mal Videos machen würde, denn wenn ich keine Videos mache, kriege ich natürlich auch kein Geld. Da habe ich wieder nicht mitgedacht. Genau, also aber würde ich Videos machen, könnte ich wahrscheinlich jetzt sehr viel besser verdienen, als es früher der Fall war. Und da ist jetzt die Frage, wenn das jetzt jemand hört, der auch einen Kanal hat, dann wäre er natürlich erpicht darauf zu wissen, welche Techniken nutzt du, bewusst oder unbewusst, dass deine Videos nicht entmonetarisiert werden, dass jemand anderes, der vielleicht entmonetarisiert wird, damit Geld machen kann. Das könnte natürlich auch sozusagen missbraucht werden, dass jemand, der halt irgendwie News-Content macht, das irgendwie anders macht. Da redet er aber auch noch drüber in dem Video. Aber letztendlich haben sie Folgendes gemacht, um mal auf den Punkt zu kommen. Sie haben über 15.000 Videos hochgeladen bei YouTube. Und zwar, hey, das sind ja fast so viele, wie wir dieses Jahr hochgeladen haben. Und zwar immer, ich denke mal, immer das Gleiche, selbe Thumbnail, selber Inhalt, also da war es nicht. Und haben dann aber immer, ich glaube, der Titel war auch einfach eine random Kombination aus Buchstaben. Und haben aber, glaube ich, durch einen einzelnen Tag oder durch einen Titel oder Beschreibungswort oder zumindest durch einen einzelnen Begriff, haben sie quasi getestet, ist das ein Wort, was den Algorithmus triggert, das Video zu entmonetarisieren oder nicht. Und haben festgestellt, es gibt tatsächlich Wörter, wenn du das identische Video mit dem identischen Thumbnail, dem identischen Titel, dem das Inhalt ist völlig gleich, hochlädst und du schreibst einmal gay rein, kriegst du keine Werbung mehr. Hm. Und das ist eigentlich der Aufschrei, den es jetzt gerade gibt. Da sind natürlich Wörter dabei, davon würdest du fest ausgehen, dass die entmonetarisiert sind. Sowas halt einfach krasse Porno-Begriffe, irgendwelche Porno-Seiten, lauter Dinge, die halt, wo du denken würdest, okay, macht Sinn, dass die sofort weggeblockt werden für Werbung. Haben die eine Liste veröffentlicht, die man einsehen kann? Es gibt eine Excel-Spreadsheet, wo du gucken kannst. Und das Ding ist, da sind aber teilweise halt auch Wörter drauf, wo du denken würdest, okay, die haben aber, da ist jetzt nichts Verwerfliches dran, was ein Werbetreibender irgendwie schlecht finden könnte. Also das sind teilweise so Sachen, also ich hab jetzt gerade keins im Kopf, aber ich glaube, es sind solche Sachen wie Stiefschwester. So. Okay, das könnte natürlich schon sein. Weil es gibt da irgendwie Pornos zu und dann ist es vielleicht deswegen mit reingerutscht, ne? Oder Mütter oder sowas, ne? Da gibt es dann irgendwie so, gibt es dann MILF-Pornos und deswegen haben sie Mütter mit drin, aber wenn du jetzt einfach ein unschuldiges Video mit deiner Mutter drehst, wird es trotzdem entmonetarisiert. Das ist zumindest deren Theorie. Also es sind ganz viele Begriffe, die du auf Pornoseiten auch finden würdest, mit drin. Aber eben auch, und jetzt ist völlig skurrile Wörter, die keinen Sinn machen, also auch so Teilwörter dann aber auch so gut wie jeder LGBTQ-Begriff. Also alles, was mit... Und das ist eigentlich der Skandal, der jetzt gerade damit hochgeschaukelt ist, weil das nämlich eine Sache ist, die für die YouTube gerade auch verklagt wird von diversen LGBTQ-Creatern auf YouTube, wo auch viele das selber halt schon getestet haben. Also die machen zum Beispiel Tests wie Talking with my gay boyfriend im Titel, kriegt kein Geld mehr. Talking with my boyfriend im Titel, kriegst du alles Geld der Welt. Okay. Und das ist jetzt quasi der Vorwurf, dass nicht unbedingt, dass YouTube das absichtlich macht, obwohl das ist ein Vorwurf, den er in den Raum stellt. Er sagt so, vielleicht will ja YouTube in konservative Märkte im Mittleren Osten expandieren und deswegen ist das in deren Interesse. Das halte ich für relativ dumm. Aber gut, wenn man sagt, dass, also wenn die Annahme im Raum steht, dass sie Porno und Porno-ähnliche Begriffe, wie zum Beispiel, wenn schon Stepsister gebannt wird oder eben halt so Sachen. Also ist das, was mir aufgefallen ist, dass sehr, sehr viele pornografische Begriffe natürlich in dieser Liste sind. Dann ist natürlich aber auch gay in der Liste, ist ja irgendwo klar, weil ne, Lesbien, gay, das sind die Begriffe, die dann gesucht werden. Das ist theoretisch auch meine Theorie. Also ich glaube, dass YouTube sozusagen, da ist ja niemand, der manuell 15.000 Begriffe, das sind ja wahrscheinlich auch viel, viel mehr als das, die haben ja nur 15.000 getestet, ja. In eine Liste schreibt. Überleg und sagt mal, so, 15.000 die blocke ich alle, sondern das ist Machine Learning. Also die Art und Weise, wie das wohl angeblich funktioniert, das erklären sie auch in dem Video, ist, dass dieser Algorithmus auch durch Manual Review lernt. Also wenn quasi ein Video entmonetarisiert wird, dann geht es an jemanden, einen Menschen, der das prüft und der erkennt dann, okay, ist doch okay oder ist nicht okay. Und dann merkt sich der Algorithmus, okay, ich habe es wegen dem und dem Begriff, habe ich es gerade gesperrt, war aber doch okay, also ist der Begriff anscheinend im Kontext doch nicht so schlimm. Da würde mich mal interessieren, gibt es wirklich Leute, die irgendwie im Landesbereich, also sagen wir mal hier, wir haben einen Claim und tun das einreichen zur Beschwerde, sitzt dann jemand im Landesbereich da oder geht das zu irgendeiner Farm nach Indien, wo dann Leute sitzen, die das irgendwie mit einem Dolmetscher irgendwie gucken? Den ganzen Tag nichts anderes. Das weiß ich nicht. Das Ding ist, was ich an Nerd City und an dem Video so ein bisschen problematisch finde, ist, er schmeißt relativ viele Theorien in den Raum, die nicht beweisbar sind. Seine Theorie ist, dass er sagt, solche Leute, die solche Jobs machen, also Manual Review Jobs, die einfach nur Videos den ganzen Tag angucken und klicken, ja, nein, ja, nein, meint er, sind nicht unbedingt gebildete Menschen, weil das halt so ein Euro-Job ist. Ja, er geht wahrscheinlich von denen aus, es gibt ja diese Leute, die gewalttätige Videos auf Facebook gucken müssen, um aber diese Scheiße rauszukriegen. Das ist aber eine Theorie, die er in den Raum schmeißt, auch irgendwie unfundiert, dass er sagt, das ist halt so ein undankbarer Callcenter-Job und die meisten Leute, die da arbeiten, machen das halt einfach, weil sie irgendeinen Job brauchen, nicht weil sie irgendwie studiert haben oder so. Ja. Ist seine Theorie. Und damit verknüpft er dann direkt, dass ungebildete Leute ja auch homophob sind. Öfter. Okay, also das sind so ein paar Theorien in diesem Video, wo ich wirklich sage, so okay, aber du, also klar ist das, kannst du das so als Hypothese in den Raum stellen, als eine Begründung, aber es ist irgendwie sehr unfundiert und unlogisch. Ich finde das dann auch skurril, ich habe das Video nicht gesehen, aber so wie ich das mitbekommen habe, ne, wenn du 15.000 Wörter testest und das Video heißt ja auch The Biggest Lie, aber in den Hashtags des Videos ist es irgendwie Pride Love und er scheint selber schwul zu sein, nehme ich an. Ja, ich weiß nicht, aber der Vorwurf ist halt, dass YouTube ja ganz viel für LGBTQ-Creator tut und auch in der Vergangenheit tatsächlich genau diese Frage. Also es gibt ein Interview von Alfie Days mit Susan, der Geschäftsführerin, wo er ihr genau diesen Vorwurf an den Kopf wirft, wo er sagt, so, ich habe gehört, LGBTQ-Creator beschweren sich darüber, dass ihre Videos mehr entmonetarisiert werden als andere. Und was sagst du dazu? Und dann sagt sie, das sollte nicht passieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das passiert. Und das ist eine Aussage, die, glaube ich, hier aufs Wort. Erstens wird die nicht wissen, was irgendein Technikalgorithmus da vor sich hindrödelt. Ich glaube, dass das die meisten Leute nicht wissen. Also ich glaube, dass selbst die Leute, die für den Algorithmus zuständig sind, nicht unbedingt diese genaue Liste kennen, weil das ist ja so eine Blackbox. Also sozusagen ich habe mir das mal erklären lassen. Ich habe mal von dem Typen, der wirklich dafür zuständig ist, den habe ich mal gefragt und meinte, wie funktioniert das denn? Und der meinte halt, die programmieren da rum am Algorithmus und dann haben sie so eine Checklist und auf der Checklist ist halt so grün, grün, grün, grün, grün und wenn sie halt was geändert haben und dann ist es halt plötzlich nicht mehr grün, also keine Ahnung, ne, Views gehen nach oben, mehr Views werden generiert auf der Plattform, mehr Geld wird generiert, keine Ahnung, was die Metriken sind, hat er mir natürlich nicht verraten. Aber sie haben sozusagen eigentlich nur so einen Kontrollbildschirm, der ihnen sagt, alles läuft gut auf der Plattform und wenn irgendwas mal nicht gut durch eine Änderung passiert, dann gehen sie halt auf die vorherige Version zurück, haben aber eigentlich keinen genauen Einblick darin, was der Algorithmus in dem Moment macht, weil es auch mehrere unterschiedliche Algorithmen sind, die zusammen funktionieren und auch weil sozusagen sie programmieren die Maschine ja nur darauf hin, das ist das Resultat, was wir erzeugen wollen. Wir wollen, dass, keine Ahnung, in dem Werbetreiben ist es wahrscheinlich nochmal schwieriger, das weiß ich, wie das funktioniert. Das klingt aber, ja wie Hit and Miss, also es klingt ja wie irgendwas reinwerfen in den Karton und mit ein bisschen Glück kommt ein Häschen wieder raus. Aber ich glaube, dass das auch das Problem ist. Also, wenn eine Schlange drin ist, dann schnell wieder den Kasten zumachen, bis das Häschen wieder rauskommt. Ich glaube, das Problem ist, es geht auch gar nicht anders, weil du hast ja so viele Menschen und jeder Mensch hat unterschiedliche Geschmäcker und jeder Mensch hat unterschiedliche Interessen und jeder Mensch hat auch unterschiedliche Interessen, die zusammengehören. Also der eine interessiert sich vielleicht für Kaninchenvideos und für geile Videos von Kränen. Und jemand oder für Krankenwagen. Ich glaube, in der vierten oder Folge des Podcasts hatten wir doch Krankenwagen-Fetischisten. Aber also vielleicht ist jemand ein richtig harter Krankenwagen-Fetischist, aber gleichzeitig ein Kaninchen-Fetischist. So, aber die anderen Kaninchen-Fetischisten mögen alle Pferde. Und ich notiere mir jetzt schnell so Kaninchen, die Krankenwagen fahren. Die ganzen Krankenwagen-Fetischisten lieben aber größtenteils vor allem, keine Ahnung, noch den Bauwagen-Kanal. Und dann guckt aus Versehen ein kleines Kind auf dem Kanal und guckt sich ein Kindervideo an und dann ist der ganze Algorithmus. Ich meine, klar, das ist diesen Algorithmus, der Vorschläge macht und so, das ist alles super komplex. Genau, also das würde ich gar nicht sagen, aber ich glaube, über diese. Also darauf war das bezogen. Ich habe keine Infos zum Werbealgorithmus, aber ich kann mir vorstellen, dass das da ähnlich funktioniert. Also die sagen halt dem Algorithmus, das ist das, was wir erreichen wollen. Und ich denke mal, in dem Fall ist die Metrik wahrscheinlich weniger Beschwerden. Das ist nämlich zum Beispiel eine Sache, die auch Susan immer in dem Creator Letter jeden Monat oder jedes Quartal da rumschickt, wo sagt so, dieses Jahr, dieses Quartal sind Beschwerden über Entmonetarisierung wieder um 25% zurückgegangen. Also wahrscheinlich ist das so eine Metrik, die im Raum steht von wegen so, wir wollen, dass sich weniger Creator beschweren. Ich krieg diesen Newsletter gar nicht. Ja, und wenn sich weniger Leute beschweren, dann arbeitet der Algorithmus gut. Wenn sich mehr Leute beschweren, dann muss man wieder was verändern. Also ich habe keine Ahnung, aber ich kann mir vorstellen, dass es basierend auf den wenigen Informationen, die ich habe, dass es so funktioniert. Und das würde halt einfach bedeuten, also das, was ich an diesem Nerd City Video so blöd finde, ist, dass er halt einfach YouTube vorwirft, sie wären absichtlich böse und würden wegen irgendwelchen, also wegen konservativen, niedrig bezahlten Mitarbeitern, die das manuell checken, oder wegen Expansionspläne in den Mittleren Osten absichtlich homosexuelle Leute und generell die gesamte LGBTQ-Community auf YouTube entmonetarisieren, wenn es wahrscheinlich tatsächlich an anderen Gründen liegt. Es kann aber natürlich auch eine andere Sache sein, weil das ist nämlich noch so ein weiteres Problem. YouTube füttert den Algorithmus, glaube ich, vor allem auch mit einer Sache, nämlich mit den Daten der Werbetreibenden. Die Werbetreibende, das ist dann zumindest seit PewDiePie und der Adpocalypse, ist, glaube ich, ein Riesenthema. Werbetreibende sagen, das und das ist für uns nicht okay. Und es kann sein, dass Firmen diese Begriffe nicht wollen. Und dann bleibt YouTube also halt unser neuer Frufo darf auf gar keinen Fall mit den Tags Stepsister, Mutter und Schwul beworben werden. In diesen Videos möchten wir nicht erscheinen. Genau, das ist halt wieder dieses andere Argument, das fand ich eigentlich das Beste an diesem Video, ist diese Aussage, das ist eigentlich aus einer anderen Zeit, das gehört eigentlich zu einer anderen Werbeform. Eigentlich müsste man heutzutage sagen, unsere Werbung ist auf Zielgruppen zugeschnitten, deswegen ist es völlig egal, wo sie läuft, weil sie basiert ja nicht auf dem Content, vor dem sie läuft, sondern auf dem User, der sie gerade anguckt. Ja. Aber insgesamt finde ich es mega spannend. Ich würde jedem, der eben YouTube-Videos macht, empfehlen, sich mal diese Liste anzugucken. Es ist wohl auch nicht schwarz und weiß, also es ist wohl so, das kommt ja auch nochmal dazu, dass nicht jeder Begriff zwingend zu 100%iger Wahrscheinlichkeit bedeutet, dass du entmonetarisiert wirst. Die sagen in diesem Video, dass ihre Erkenntnis wohl war, dass es wie auf so einer Skala passiert. Also sozusagen, es geht so von rot bis grün und dazwischen ist aber halt so ein gelb-orange-Bereich. Und manchmal rutscht halt ein Begriff so in diesen Gelbbereich und dann ist es so eine 50-50-Chance und du weißt halt nicht, was passiert. Ja, das Gute, also da kann man es wirklich nur so machen wie ich, der. Also ich glaube, ich mache immer so 3 bis 6 Tags. Beim Rambo-Video lauteten die Behind Tinseltown, Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3. Und das war's. Ich glaube, da kann mir nicht viel passieren. Ja, aber das ist jetzt tatsächlich, also ich verstehe das Argument von Nerd City und ich verstehe jetzt auch in dem Kontext das Argument zum Beispiel von FairTube, also der YouTube-Gewerkschaft, über die wir jetzt letztes Mal gesprochen haben. Weil das Ding ist halt, solche Algorithmen müssen vielleicht nicht öffentlich sein. Nur gleichzeitig, was ist denn jetzt, wenn es wirklich stimmt, dass aufgrund eines Fehlers in diesem Algorithmus, oder etwas, was YouTube gar nicht beabsichtigt hat, über Jahre LGBTQ-Creator benachteiligt wurden auf YouTube, weil eine Maschine das falsch gemacht hat. Ich meine, sie klagen ja gerade und ich wüsste gerne, wie da entschieden wird. Denn haben sie Regressanspruch, wenn ihnen quasi... Ich glaube nicht. Also in Amerika ist alles möglich. Ja, ja. Ich meine, ihnen sind ja Einnahmen dadurch flöten gegangen. Aber es gibt wohl auch ein ganzes Feld inzwischen, das sich so mit Digital Bias beschäftigt. Also zum Beispiel ganz einfach zu nehmen, dass eine Gesichtserkennung weiße Gesichter besser erkennt als schwarze Gesichter. Oder dass einfach basierend auf der Programmierung, also ich habe das gerade neulich gehört von einer Programmiererin, die erzählt hat in so einem Workshop, dass es wohl ein Problem gibt bei Übersetzungen. Es war so eine Forschung, so ein Test, irgendwie sowas, wo was aus Englisch übersetzt wurde und der Text war, she is a doctor, he is a babysitter. Wurde übersetzt auf Türkisch und wieder zurück übersetzt, keine Ahnung, mit Google Translate oder was weiß ich, zurück auf Englisch. Und da kam raus, he is a doctor, she is a babysitter. Weil der Übersetzungsalgorithmus auf Türkisch nicht damit klargekommen ist, dass eine Frau auch ein Arzt sein kann, weil das in der Türkei viel weniger passiert. Und deswegen ist er davon automatisch ausgegangen, dass es ja he sein muss und umgekehrt. Und das ist halt ein riesiges Problem bei diesen Algorithmen. Und das ist sicherlich ein Problem, was YouTube irgendwo auch hat. Das hast du einfach, wenn du solche Sachen machst. Also wir können festhalten, ich glaube nicht daran und du ja auch nicht, dass irgendwie mit unlauteren Mitteln gegen die LGBTQ-Community vorgegangen wird. Könnt ihr aber selber nochmal entscheiden, wie ihr das findet. YouTubes Biggest Lie heißt das Video. Auch wenn ihr keine selber Creator seid, könnt ihr ja mal reinschauen, wenn euch das interessiert, auf dem Kanal Nerd City. Gab noch ein anderes Video, das diese Woche irgendwie Wellen geschlagen hat. Ich habe davon mitbekommen, weil Robert Hofmann und Gina in unserer WhatsApp-Gruppe, die wir haben, ganz empört geschrieben haben, habt ihr das Video von Inscope21 gesehen? Der ist ein Delfin-Baby. Ich habe nichts mitbekommen. Okay, das stellt die beiden, da muss ich jetzt korrigieren, das stellt die beiden jetzt in dem anderen Licht dar. Die Frage war, glaubt ihr, dass das echt ist? Ja, nee, es war, also ich... Also sie haben es nicht, sie haben es nicht geglaubt, sie haben es direkt hinterfragt. Ist richtig, aber die beiden, also ich finde das ja gut, die schicken, das habe ich ja auf allen Kanälen schicken mir auch Freunde immer wieder, wenn sie ein Lästerthema für uns haben, schicken sie mir irgendwelche Links. Das finde ich immer sehr geil. Das Flair-Video habe ich neulich von meinem Sportkumpan zum Beispiel bekommen, vom Tim. Und also ich freue mich da auch immer drüber. Deswegen, ich wollte jetzt gar nicht Robert und Gina falsch darstellen, aber die hatten uns das geschickt und ich habe davon nichts mehr mitbekommen, außer dann, dass es... Ich habe es geguckt. Du hast es geguckt. Ich habe es dann direkt live geguckt. Was war, also ich habe es jetzt erst bei der Auflösung mitbekommen, dass der tatsächlich ein... Ich dachte halt, der isst ein Gulasch und sagt so, da ist Delfin-Baby drin, haha, Prank. Weil du kannst ja nicht nachempfinden, dass es ein Delfin wäre. Aber ich habe dann gesehen, der hat ja tatsächlich einen Delfin-Baby aus Silikon sich bauen lassen. Genau, also die Story ist, er hat einfach seine Instagram-Stories, hat er so also typisch auch mega authentisch, er kann da richtig gut Schauspieler da. Ich habe ihm das auch so ein bisschen abgenommen. Also es wirkte halt irgendwie so wie so eine Runde. Dass er da sagt er so, hey, ja, wir machen heute hier richtig Gönnerabendessen, wir haben uns sowas sponsern lassen von der Firma und zwar so ein Suipai-Baby-Delfin, ist mega selten und wir bereiten den jetzt zu und dann schwenkt er auf so eine Kiste, da sind Eiswürfel drin, die Kiste sieht mega edel aus und da drin liegt halt was, das aussieht wie ein Delfin-Baby. Wie ein totes Delfin-Baby, aber doch realistisch, wie halt so ein toter Fisch, nur halt als Delfin. Und dann ist Cut, wie sie etwas in der Pfanne zubereiten, was jetzt so auch nach Delfinfleisch hätte aussehen können. Es war irgendwie sehr, ich meine, Delfine sind ja keine Fische, sondern Säugetiere, aber es sah so aus wie so eine Kombination aus Fleisch und Fisch irgendwie. Dann Cut, wie sie anstoßen mit Wein mit seinen Kumpels und dann nimmt er ein Bissen und macht so, boah, mega geil. Mega nussig, voll geil, voll der geile Geschmack. Natürlich sofort Shitstorm, teilweise glaube ich auch geplant, also dass sozusagen Leute darauf angehalten wurden, da einen Shitstorm auszulösen, weil das Ganze tatsächlich fake ist. Also ich persönlich war mir in dem Moment tatsächlich nicht sicher, weil es so überzeugend gemacht war, dass ich halt erstmal gegoogelt habe. Ich habe erstmal geguckt, okay, gibt es überhaupt Suipai-Baby-Delfin? Ist das eine Rasse, die existiert? Gibt's nicht. Also das war direkt, finde ich, der erste Fehler. Aber ich habe zumindest nichts gefunden. Also wenn du das irgendwie vielleicht habe ich es auch falsch geschrieben, aber ich habe mehrere Variationen ausprobiert. Keine Ahnung. Dann habe ich geguckt, kann man das Firmenlogo auf der Kiste erkennen? Eine Sache, die Gina direkt schon mitgeschrieben hatte, ist, es wurde keine Firma genannt. Also sie reden davon, dass sie irgendwie Werbung machen für diese Firma, das gesponsert bekommen haben. Aber die Firma wird nie genannt. Und das ist natürlich ein bisschen weird für Werbung. Also wie machst du denn Werbung dafür? Dann habe ich gegoogelt, darf man Delfine überhaupt fischen? Und da kam raus, nee, darf man eigentlich nicht. Passiert nur aus Versehen meistens. Es gibt aber tatsächlich eine einzige Website in Deutschland, irgendwie so Delfinfleisch Import GmbH oder sowas. Echt jetzt? Ja, die auf ihrer Website Werbung dafür machen, dass man bei ihnen für Delfinfleisch, aber sonst nichts, also du findest gar nichts dazu, außer dann nochmal Artikel, die sagen, dass Delfinfleisch tatsächlich auch gar nicht mal so gesund ist, also da ist wohl irgendwie Quecksilber oft mit drin und so. Also durchs Googlen war relativ schnell, also es war irgendwie 5 Minuten Recherche, war klar, das kann nicht echt sein, mal abgesehen davon, wie dumm es wäre, weshalb es natürlich auch direkt ja angezweifelt wurde, okay, es kann ja nicht sein. Aber gleichzeitig muss man sagen, vielleicht hat der InScope auch seine Polligkeit so perfektioniert, dass es tatsächlich Leute gibt, die sagen, so wie der drauf ist, ich könnte mir vorstellen, dass er wirklich einen Delfin essen würde. Also es gab jetzt 2 Dinge, die ich dazu sagen möchte. Einerseits, was du schon angenommen hast mit dem Zusammentrommeln von Leuten, die sich auch echauffieren. Ich habe vor ein paar Wochen eine E-Mail bekommen. Ich weiß nicht, ob du die auch bekommen hast. Und ich habe heute versucht, die zu finden, weil ich mir nicht mehr sicher war, war das die Firma. Aber was basically in dieser Mail stand, war, es war auch eine Kampagne wurde gepitcht. Ach, stimmt, das hast du mir erzählt. Ja, habe ich das erzählt? Du hast mir das erzählt. Ah. Du hast mir erzählt, dass eine Firma dich angefragt hat, ob du Bock haben möchtest, bei einem Shitstorm dabei zu sein. Bei einem Shitstorm. Es sollte ein Shitstorm generiert werden, der nicht durch. Also, sie haben, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon geschrieben, dass sie einen YouTuber haben. Was sie aber jetzt noch suchen, sind Leute, die ein Video machen oder irgendein anderes Content-Piece, wo sie sich quasi mit echauffieren. Ich glaube, das war das. Ich glaube, es hatte auch tatsächlich irgendwas mit Meer oder so. Es kann gut sein, ja. Und das habe ich natürlich wie immer einfach gar nicht erst beantwortet, weil ich das auch, ich fand die Idee irgendwie, weil ich finde, sowas kann ganz schnell umschlagen. Sowas kann ganz schnell falsch enden, kann schnell falsch rüberkommen. Und ich finde auch, wenn sowas sponsored ist, ne, also es gibt ja, ich hatte im Forum gab jemand, der meinte bei uns, dass er das nicht cool findet, dass jemand das auf so eine Art macht. Und ich dachte dann so an so Aktionskünstler wie Christoph Schlingensief zum Beispiel, einer war, der immer über Stränge geschlagen hat und der immer Grenzen ausgetestet hat und dann auch eklig wurde zum Teil, weil er der Meinung, Ansicht war, dass er nur die Menschen so erreicht, wenn er sie schockiert. Und es gab ja vor ein paar Jahren auch dieses Video, wo Leute in der Innenstadt angehalten wurden, wo es hieß, ey, sie essen Fleisch. Hier haben wir ein Tier, schlachten sie das Tier. Ja, ja. Das Tier, ne? Also, und ich finde, sowas weckt, das kann Leute erstmal irgendwie auch in so einen Schockzustand versetzen, weil sie sich echauffieren. Und vielleicht gibt es ein paar Leute, wo das ein Denkprozess ist. Ja. Deswegen finde ich das erstmal gar nicht schlecht. Wenn aber ein Geldgeber im Hintergrund Gut, in dem Fall ist der Geldgeber, so wie ich das verstanden habe, eine NGO oder zumindest ein Unternehmen vielleicht auch. Mhm. Aber zu sagen, es ist auf jeden Fall, sei es jetzt eine NGO oder ein Unternehmen, für den Zweck darauf aufmerksam zu machen, dass Delfine quasi auf Beifang sind. Ja. Und an sich ist es, also ich muss sagen, InScope hat viele Sachen, die ich an ihm auf jeden Fall kritisieren würde, von den Videos, die er macht und teilweise, ich glaube jetzt gerade neulich gab es so ein Bodyshaming-Sexismus-Skandal bei ihm da so. Keine Aber ich würde auf jeden Fall sagen, das war eine richtig gute Kampagne. Ja, ja. Weil sie hat dann aufmerksam gemacht. Und was ich ganz spannend fand, ist auch Leute, die dann Montana Black hat, glaube ich, getweetet, regen sich die Leute auf, dass er ein Delfin ist, essen aber jeden Sonntag Spanferkel. Ja. Und das von Montana Black, der ja neulich, glaube ich, sogar auch gesagt hat, dass er sich irgendwie vegetarisch ernähren möchte. Schockkampagnen müssen nicht immer geil sein. Die können auch schnell nach hinten losgehen, gerade auch so einen Shitstorm zu erzeugen. Er sagt das selber in seinem Video, wo er das Ganze auflöst und zeigt, dass sie halt wirklich richtig aufwendig einen Delfin 3D-druckt haben mit Silikon. Das ist richtig krass, was sie da aufgebaut haben. Dass er sozusagen davon ausgeht, dass natürlich viele Leute diesen Shitstorm mitbekommen haben oder seine Story gesehen haben, aber dieses nicht mehr. Video nie sehen und von immer davon ausgehen werden, dass er so ein Arschloch ist, der das gemacht hat. Und das braucht Mut. Ich glaube, er kann sich das erlauben. Deswegen Respekt dafür. Und ich muss sagen, das scheint eine gute Sache zu sein, für die er sich da eingesetzt hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dafür wirklich viel Geld geflossen ist. Ich weiß es nicht, aber das weiß ich auch nicht. Also ich wollte damit auch gar nicht das gerade entwerten. Also es geht auch gar nicht. Ich finde, ne, also auch wenn dann im Endeffekt dahinter vielleicht was auch immer für Gedanken standen. Wenn er sagt so, ich will mir jetzt noch ein Auto kaufen und dafür mache ich aber Werbung für was Gutes, dann macht er immer noch Werbung für was Gutes. Ja. Und das kann man ihm nicht absprechen. Und wie du, ne, also sie in dieser Mail damals, die ich bekam, stand, glaube ich, auch wortwörtlich drin, das braucht Mut, sich da irgendwie in so eine Position zu bringen, wo man eben nicht weiß, was so ein Shitstorm mit der Karriere dann macht. Es ist natürlich ein safer Shitstorm. Ja. Einen Tag später war schon die Auflösung und es ist auch irgendwie so verquer, also ne, es ist so unglaublich, dass ein Babydelfin ist. Ich glaube, dass ganz viele gleich gesagt haben, so, ja, das kann doch nicht sein. Deswegen ist es, glaube ich, halt halbwegs safe, aber trotzdem hat es Aufmerksamkeit erweckt und sogar Leute aus meiner Bubble, die Inscope nicht kennen, haben ihn hast mitbekommen. Haben das Video geteilt, weil sie die Message gut finden. Ja. Das ist ja eine gute Sache. Also ich muss sagen, Hut ab an die Leute, die sich diese Kampagne ausgedacht haben, weil ich finde, sie hat das bezweckt. Also Leute haben sich darüber Gedanken gemacht, sie wollen nicht, dass Delfine gegessen werden. Die Message, die er macht, ist genau die gleiche wie die sich aufgeregt haben. Also eigentlich sollten sich hier zwei Seiten treffen, denn er setzt sich für dieselbe Sache ein. Also ja, finde ich gut. Props an Inscope 21 von dieser Stelle. Wir sind damit offiziell durch und zwar auf vielerlei Ebene. Wir beide sind wirklich tatsächlich sehr durch. Physisch, menschlich. Es könnte sein, dass wir nächste Woche auf der Bühne einfach schlafen. Ja, das wissen wir nicht. Ich hoffe, dass ich noch die Möglichkeit habe, mich zu gesunden. Genau. Sonst werden über 300 Leute gleichzeitig krank. Also am Dienstag die erste Show in Berlin. Deswegen Hand of Blood können wir an der Stelle nochmal sagen, wir wissen noch nicht, ob es nächste Woche eine Podcast-Folge gibt. Weil wir eben direkt in Berlin und dann in Wien sind. Genau, und dann kommen wir erst am Donnerstag wieder in Berlin an und würden versuchen, ob wir es hinbekommen, dann am dritten Tag nochmal was zu machen. Ja. Was wir schon mal sagen können, in der Zeit, wo wir dann also das nächste Mal touren, nämlich Ende Oktober, gibt es definitiv keine Folge. Ja. Und wir werden immer wieder auch gefragt, das muss man auch nochmal dazu sagen, werden diese Folgen einzeln hochgeladen? Nein, werden sie nicht. Wir sind gerade am Überlegen, ob wir die Parts mit den Gästen vielleicht als Special aus, ne, weil es natürlich schon jemand, der nach Wien kommt oder nach Berlin und aber sehr gerne MyLab sehen würde oder Klängern, der ne, ist dann schade für die Person. Deswegen überlegen wir uns gerade, wie wir das lösen können. Aber die ganzen Folgen, die ganzen Tourmitschnitte gibt es nicht, wie beim letzten Mal. Ja, ist auch völlig, also zum einen wissen wir noch gar nicht, ob wir in jeder Location die Möglichkeit haben, den Ton aufzuzeichnen. Das andere Problem ist auch, dass wir in der Tour ja auch viel visuell machen. Das haben wir in Berlin damals auch gemacht. Genau. Es gibt ja einen Abschnitt von der Berliner Tour, aber da ist nicht alles drin, weil wir halt viel auf der Bühne gemacht haben, was sich halt in Audio nicht übersetzen lässt. Das ist ja der Grund, warum wir eine Tour machen, dass wir auch Inhalte machen können, die nicht nur durch Audio transportierbar sind. Da Robin dieses Mal und ich uns überlegt haben, dass wir die Drachenlord-Pornos nachspielen, weil wir sie euch nicht zeigen wollen. Da fängt er gleich wieder an zu husten. Da freue ich mich auch drauf, wenn das wieder endet. Also, wenn wir uns nächste Woche sehen, freue ich mich sehr. Wenn nicht, auch. Tschüss. Leute beschweren sich, dass wir kein Outro haben. Weil wir aber der community-freundlichste Podcast aller Zeiten sind, ist dies ein offizielles Outro. Sie können jetzt abschalten. Hier gibt es nichts mehr zu sehen, schon gar nicht zu hören. Robin Blase ist schon längst nicht mehr im Raum und David Hein auch nicht. Diese Stimme ist automatisch von Google erstellt worden. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.